sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im September beginnen wir mit Klimawandel und Artensterben, kommen dann zu den Thesen der französischen Kollapsologie, anschließend zu Besetzungen in Griechenland trotz Repressionen und am Ende zu dem Buch Bolo Bolo und wem gehört die Stadt. Unser erster Artikel ist aus den monatlich erscheinenden Blättern für deutsche und internationale Politik vom September und heißt Klimawandel und Artensterben – die globale Zwillingskrise. Der Druck könnte höher kaum sein. Im Herbst will die Weltgemeinschaft gleich zweimal zusammenkommen, um eine existenzielle Bedrohung für große Teile der Menschheit sowie für hunderttausende weitere Arten abzuwenden. Vom 11. bis zum 24. Oktober findet im chinesischen Kunming zunächst der UN-Biodiversitätsgipfel statt, auf dem die Verhandler einen 10 Jahre umfassenden Fahrplan für den weltweiten Artenschutz festlegen wollen. Vom Ausgang des Gipfels hängt ab, ob der dramatische Verlust der Artenvielfalt in der Welt, verursacht durch den Verlust von Habitaten, den Einsatz von Pestiziden, Wilderei und den Folgen des Klimawandels gestoppt werden kann. Nur eine Woche danach beginnt der UN-Klimagipfel in Glasgow. Hier sollen die teilnehmenden Länder verschärfte Pläne vorlegen, wie sie bis zum Jahr 2030 ihre CO2-Emissionen zu mindern gedenken. Zwar verpflichteten sich mit dem Pariser Klimavertrag im Jahr 2015 rund 195 Länder weltweit dazu, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, doch den Worten sind bislang keine Taten gefolgt. Die CO2-Emissionen stiegen weiter von Jahr zu Jahr an, zuletzt nur kurzfristig leicht gedämpft durch die Corona-Pandemie. Sollte die Wende nicht gelingen, droht der Welt ein Klimakaos, das sich schon heute in Form von immer neuen Hitzerekorden, langanhaltenden Dürren und verheerenden Überschwemmungen abzeichnet. Noch immer behandeln PolitikerInnen sowie viele Umweltschützer und WissenschaftlerInnen die Arten- und Klimakrise fatalerweise getrennt voneinander. Dieser Missstand geht auf den Mai 1992 zurück, als auf dem historischen UN-Umweltgipfel in Rio die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nicht nur die Klimarahmenkonvention verabschiedeten, die seither die Grundlage für den internationalen Klimaschutz bildet, sondern auch eine in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Konvention beschlossen, das Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Während die jährlichen Klimagipfel trotz einiger Rückschläge immer stärker an Gewicht gewannen und vor 6 Jahren ihren Höhepunkt im Pariser Klimaabkommen fanden, fristen die Biodiversitätsgipfel bis heute eher ein Nischendasein. Damals war noch nicht klar, wie eng beide Sphären miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen, weshalb sich die zwei Konventionen erst einmal unabhängig voneinander entwickelten. Beide Krisen lassen sich aber, wie man heute immer besser versteht, nur gemeinsam lösen. Das liegt zum einen an zahlreichen Synergien zwischen Klimaschutz und Artenschutz. Um die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, reicht es nicht mehr aus, sich nur weltweit von fossilen Energien zu lösen und stattdessen auf erneuerbare Energien zu setzen. Vielmehr müssen dafür auch die Ökosysteme einbezogen werden. Allein die Landökosysteme speichern rund 1/4 der Treibhausgase, die der Mensch Jahr für Jahr ausstößt. Wissenschaftler sprechen von den sogenannten naturbasierten Lösungsmöglichkeiten. Die wichtigste Rolle spielen dabei Wälder, vor allem die großen borealen Wälder in Nordamerika und Sibirien sowie die Regenwälder in Brasilien, Zentralafrika und Südostasien. Mehr als 7% der Treibhausgase, die in einem Jahr in die Atmosphäre gelangen, entstehen durch Brandrodungen, zuletzt vor allem in Indonesien und in Brasilien. So verwandelt sich der Amazonas-Regenwald derzeit sogar von einer Klimasenke zu einer Klimaquelle. Er gibt also mehr CO2 ab, als er absorbiert. Aber auch Grasland und Savannen, Feuchtgebiete und Mangrovenwälder gelten als Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel. Feuchtgebiete bedecken rund 6-9% der Erdoberfläche und enthalten über 1/3 des globalen terrestrischen Kohlenstoffs. Solche Gebiete zu schützen bzw. zu restaurieren gilt unter Wissenschaftlern als eine der kostengünstigsten und schnellsten Methoden, um Klimaschutz zu betreiben. Ökosysteme besser gegen den Klimawandel zu wappnen und den Menschen vor Überschwemmungen, Bodenerosion oder Trinkwasserverschmutzung zu schützen. Allerdings, und das steht auf den UN-Klimagipfeln bisher nicht auf der Agenda, kommt es bei alledem auch darauf an, was in den Wäldern, Wiesen oder Ozeanen lebt. UmweltwissenschaftlerInnen erkennen immerhin zunehmend die Bedeutung der Tiere für den Klimaschutz, egal ob diese in den borealen Nadelwäldern des hohen Nordens leben oder in den Tropenwäldern und Savannen Afrikas. Denn ohne die Tiere verlöre die Biosphäre ihre Fähigkeit, Kohlendioxid zu binden. Waldelefanten, Tapire, Vögel sowie unterschiedlichste Säugetiere befördern etwa die Verteilung von Baumsamen. Wissenschaftler bezeichnen den Verlust der Tiere durch Wildtierjagd, Abholzung und Brände deshalb als zusätzliche stille Bedrohung für unser Klima. Besonders eindrucksvoll ist die Fähigkeit der Tiere als Klimaschützer in der Serengeti zu beobachten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rafften Wilderei und Rinderpest 3/4 der damals 1,2 Millionen Gnus der Savanne dahin. Infolgedessen konnten die Gräser ungehindert in die Höhe sprießen, bis die Trockenzeit kam und fast die gesamte Vegetation jedes Jahr aufs Neue abbrannte. Nachdem die Rinder Anfang der 1960er Jahre rund um den Nationalpark geimpft wurden, erholte sich der Gnu-Bestand in Tansania wieder. Die Tiere knabberten die Gräser fleißig ab, verdauten diese und schieden die Pflanzenreste wieder aus. In der Folge verwandelte sich die Serengeti von einer CO2-Quelle in eine CO2-Senke. Denn wenn die Gnus Gräser abesen, wachsen diese nicht mehr so hoch und fangen seltener Feuer. Wissenschaftler um Oswald Schmitz vom Institut für Wald- und Umweltstudien an der Yale-Universität in New Haven errechneten, dass diese Einsparung in etwa die gesamten jährlichen CO2-Emissionen Ostafrikas aufwiegt. Erik Dienerstein von der US-Denkfabrik Resolve sieht im Pariser Klimaabkommen deshalb nur ein halbes Abkommen. Es wird nicht allein die Vielfalt des Lebens auf der Erde retten oder Ökosystemleistungen erhalten, von denen die Menschen abhängt, schreibt der Ökologe 2019 im Fachblatt Science Advances. Es ist auch auf natürliche Klimalösungen angewiesen, die außerhalb des Pariser Abkommens gestärkt werden müssen. Andersherum hilft es den Tieren und Pflanzen, je stärker wir die globale Erwärmung begrenzen. Schon heute wirkt sich der Klimawandel weltweit massiv auf Lebewesen aus. Diese versuchen zwar, sich auf die Erwärmung einzustellen, indem sie ihren Jahresrhythmus neu justieren oder vorübergehend in weniger heiße Mikrorefugien flüchten, beziehungsweise, und das war auch während früherer Klimawechsel in der Erdgeschichte die bevorzugte Strategie, langfristig in kühlere Gefilde abwandern. Schon jetzt lässt sich beobachten, dass Tiere und Pflanzen überall auf der Welt in Richtung der Pole, die Berge hinauf und die Ozeane hinabströmen. Landbewohner legen dabei im Schnitt rund 17 Kilometer, Meeresbewohner sogar 72 Kilometer pro Jahrzehnt zurück. Für mehr als 10.000 Arten haben Biologen diese Völkerwanderung der Arten bereits nachgewiesen. Weil aber nicht alle im Gleichschritt marschieren, sondern selbst innerhalb einer Art oder einer Population unterschiedlich schnell gewandert wird, bilden sich ganz neue Artengemeinschaften, die Gewinner und Verlierer hervorbringen. Hinzu kommt, dass die Ausweichfläche nicht unendlich groß ist. Wer die Polargebiete, einen Berggipfel, das Flachland, der Tropen oder eine Insel bewohnt, befindet sich früher oder später in einer Sackgasse und ist dann der zunehmenden Hitze schutzlos ausgeliefert. Dies sind darum auch die Orte, in denen zukünftig die meisten Arten aussterben werden. Der Weltbiodiversitätsrat schätzt, dass durch den Klimawandel 1 Million der insgesamt 8 Millionen bekannten Arten auf der Welt vom Aussterben bedroht sind. Der menschengemachte Klimawandel wird zunehmend zum dominanten Faktor bei der direkten Bedrohung der Natur und ihrer Dienstleistungen für die Menschen, schreiben führende Wissenschaftler des Weltklimarates IPCC und des Weltbiodiversitätsrats IPBES in einem Bericht, den sie im vergangenen Juni vorstellten. Es war die erste gemeinsame Analyse beider UN-Gremien, die den mehr als 190 Mitgliedstaaten übergeben wurde. Der 300-seitige Bericht betont, dass beide globalen Probleme unmittelbar zusammenhängen. Wer die unzertrennbare Natur von Klima, Biodiversität und menschlicher Lebensqualität ignoriert, erzielt für keine der Krisen optimale Lösungen, so die eindringliche Mahnung. Denn ohne ein abgestimmtes Vorgehen können Klimaschutzmaßnahmen dem Artenschutz auch massiv schaden. Werden etwa Windturbinen an den falschen Stellen aufgebaut und ungenügend gesteuert, können sie tausende Zugvögel zerschreddern. Werden auf artenreichen Wiesen Einheitsforste hochgezogen, kann dies die Biodiversität empfindlich verringern. Eine weitere Gefahr lauert in der Zukunft. Der Weltklimarat sieht in den meisten seiner Szenarien für das 1,5 oder 2 Grad Ziel die massenhafte Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre vor. Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müssten beispielsweise 18% der Landoberfläche mit Maisfeldern überzogen werden, damit die Pflanzen der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen. Nach ihrer Ernte würden sie zur Stromgewinnung verbrannt, so die Theorie, und das dadurch entstandene CO2 unter die Erde gepresst. Dafür fehlt es allerdings sowohl an überzeugender Technik als auch an ausreichend geeigneten Untergründen, von den potenziellen Gefahren ganz zu schweigen. Zudem verlieren wir damit auch den erfolgreichen Platz für den Nahrungsmittelanbau, auf den eine wachsende Weltbevölkerung dringend angewiesen ist. Und auch für Tiere und andere Pflanzen würde der Lebensraum noch enger. Platz aber ist gerade das, was die Arten brauchen, um vor dem Klimawandel zu fliehen. Weil der Mensch inzwischen jedoch die Hälfte der Landoberfläche des Planeten bebaut und mit Acker- oder Weideflächen überzogen hat, stecken viele Tiere und Pflanzen buchstäblich fest. Besonders dramatisch ist die Lage in den tropischen Regenwäldern Südamerikas, Afrikas und Asiens, die durch Holzeinschlag und Brandrodung immer stärker fragmentieren, wodurch die Tiere keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben. Die Schutzgebiete auf der Welt reichen längst nicht aus, die Artenvielfalt zu retten. Beispiel Europa. Mithilfe von Artenverbreitungsmodellen prognostizierten Makroökologen und Modellierer vor einigen Jahren, dass die meisten Wirbeltiere und Pflanzenarten in den europäischen Schutzgebieten schon im Jahr 2080 ungeeignete Klimabedingungen vorfinden könnten, insbesondere in den oft kleinteiligen Natura 2000-Gebieten, die dahingehend manchmal sogar noch schlechter abschnitten als die vollkommen ungeschützten Gebiete um sie herum. Es reicht also nicht, nur die Flächen zu schützen, auf denen heute schon besonders viele Arten leben, sondern es müssten auch solche geschützt werden, auf denen die Arten in Zukunft vorzufinden sein werden. Und die bestehenden Areale müssen zudem mit den neuen verbunden werden, um eine Wanderung zwischen diesen zu ermöglichen. Für die USA wurden entsprechende potenzielle Wanderrouten bereits auf Karten festgehalten. In Europa fehlen diese bislang noch. Die UN-Artenschutzkonferenz Ende Oktober bietet nun die Chance, einen ersten Schritt in diese Richtung zu unternehmen. Auf ihr sollen mehr Flächen unter Schutz gestellt werden, und zwar insgesamt 30% der Erdoberfläche bis 2030. Derzeit sind es gerade einmal 15% der Landfläche und 7,5% der Meeresgebiete, wobei viele der Flächen mal mehr, mal weniger vom Menschen weiter genutzt werden. Auch heißt ein formeller Schutzstatus nicht, dass die Gebiete tatsächlich geschützt werden. Dafür bräuchte es obendrein eine vernünftige Überwachung und Verwaltung. Um das zu ermöglichen, ist es nicht unbedingt sinnvoll, Menschen per se aus Schutzgebieten auszusperren. Erfolgsversprechender ist es, wenn die lokale Bevölkerung eingebunden und mit dem Schutz der Gebiete betraut wird. Das zeigt unter anderem ein Blick in jene Gebiete, in denen indigene Völker leben. Dort geht die Artenvielfalt laut wissenschaftlicher Studien deutlich langsamer zurück als im Rest der Welt. Allerdings bringen den bedrohten Arten auch noch so viele Fluchtwege nichts, wenn der Klimawandel ungehindert voranschreitet. Viele Arten sind schlicht zu langsam, um mit dem rasanten Tempo der Erderwärmung mithalten zu können, die der Mensch mit der Verbrennung fossiler Energiequellen vorantreibt. Es braucht somit beides. Würden wir die Hälfte der Erdoberfläche unter strengen Schutz stellen und die Erderwärmung zugleich auf unter 2 Grad Celsius begrenzen, so ließe sich das Aussterberisiko in den artenreichsten Gebieten der Welt laut US-Wissenschaftlern um immerhin 3/4 senken. Das bedeutet zwar, dass noch immer hunderttausende Arten aussterben würden, aber künftige Generationen könnten dann, zumindest in Grundzügen, noch eine Welt vorfinden, die der heutigen einigermaßen ähnelt, also weiterhin vielfältig und lebenswert ist. Ob diese Hoffnung aber überhaupt berechtigt ist, müssen die beiden Umweltgipfel im Herbst beweisen. Thank you. Die Graswurzelrevolution hat ihre Redaktion umgebildet und neue Redakteurinnen gestalten die anarcho-pazifistische Monatszeitung aus Münster. Die folgenden Artikel sind aus der aktuellen September-Ausgabe mit dem Schwerpunkt Utopie und Dystopie, der uns sehr gut gefällt und zu dem wir der neuen Redaktion gratulieren. Der erste Artikel, den wir euch zu Gehör bringen wollen, heißt Erscheinung des weltweiten Zusammenbruchs, die Thesen der französischen Kollapsologie zu Pandemie, Flut und Bränden. Letzte Zuflucht, gegenseitige Hilfe. Corona-Pandemie, Jahrhundert-Hochwasserfluten, Großbrände. Sind das ebenso unerwartete wie bedrohliche Anfänge oder gar bereits Erscheinungen des Zusammenbruchs des Ökosystems Erde und der grundlegenden Lebensbedingungen für die Menschen? Das vertreten seit 2015 ForscherInnen aus Frankreich und in geringem Maße aus dem anglophonen Raum in einer interdisziplinären Wissenschaftskategorie, die sich Kollapsologie nennt. Bezug genommen wird dabei auch auf das gleichzeitig auftretende Verhaltensphänomen der gegenseitigen Hilfe und damit auf Kropotkin. Die Publikationen der französischsprachigen Kollapsologie wurden 2015 eröffnet mit einer Art Grundlagenbuch des Agrarwissenschaftlers Pablo Servigne und des Ökologen Raphael Stevens. Comment tout peut s'effondre, Deutsch, wie alles zusammenbrechen kann, inzwischen übersetzt in mehrere Sprachen, bezeichnenderweise nicht ins Deutsche. Das Buch und die dort vertretene These, dass das Ökosystem Erde bereits nicht mehr zu retten ist und sich abrupt auftretende Zusammenbruchsphänomene und Naturkatastrophen bisher nie gekannten Ausmaßes häufen werden, gilt inzwischen als Klassiker. In Frankreich wurde es bis heute über 100.000 Mal verkauft. Gerade ist die Taschenbuchausgabe erschienen mit neuem Vor- und Nachwort der Autorin, in welchem auch die Corona-Pandemie in den Zusammenbruchsansatz mit integriert wird. Wurde diese interdisziplinäre Forschung anfangs noch mit den irrationalen Weissagungen des Nostradamus oder dem Untergangsszenario des Maya-Kalenders verglichen und verächtlich gemacht, so gab es ab 2018 einen bezeichnenden Meinungsumschwung hin zur Anerkennung der Seriosität dieser Forschungsrichtung. Nicht zuletzt infolge von Greta Thunberg und den nachfolgenden Schulstreiks von Friday for Future für das Klima. 2020 gaben bei einer Umfrage des französischen Meinungsforschungsinstituts IFOP unter 5000 Befragten aus Frankreich, den USA, Großbritannien, Italien und Deutschland mehr als die Hälfte, lediglich in Deutschland nur 39%, an, dass die Zivilisation in den kommenden Jahrzehnten zusammenbrechen wird. Mehr als ein Drittel der Befragten befürchtete das bereits innerhalb der kommenden 20 Jahre. Nach den Juli-Hochwassern 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen dürfte der Anteil der Deutschen bei solchen Umfragen nunmehr stark steigen. Am 10. Dezember 2020 forderte ein gleichzeitig im Guardian und in Le Monde veröffentlichter Appell von mehr als 500 WissenschaftlerInnen aus rund 20 Ländern die politischen EntscheidungsträgerInnen in der gesamten Welt dazu auf, die Debatte über den Zusammenbruch der Gesellschaft zu eröffnen, damit wir damit anfangen können, uns darauf vorzubereiten. In ihrem Nachwort zur Taschenbuchausgabe von 2021 sprechen beide Gründer der Kollapsologie von nunmehr bei Katastrophen wirksam werdenden 15 ineinander verwobenen Kippelementen, Tipping Element, die nur noch in ihrer Zusammenwirkung gesehen werden können. Diese Kippelemente zeigen sich als ebenso unvorhersehbare wie von ihren Ausmaßen her nur noch als Brüche mit der bisherigen Normalität begreifbare Phänomene, verursacht durch das kapitalistische, thermoindustrielle Wachstum. Solche Kippelemente sind die Freisetzung von Methan aus Permafrostböden, die Auflösung der Methanhydrate in den Tiefen der Weltmeere, die Ausbreitung der bakteriellen Atmung im Meerwasser, das Schmelzen der vereisten Polarkappen, die Veränderung der Meereszirkulationen, die Zerstörung der Regenwälder im Amazonasgebiet und andere. Das Problem liegt darin, dass die ersten Elemente, die bei einer Erderwärmung von 2 Grad gegenüber dem Stand von 1850, also vor der Industrialisierung, kippen werden, die Macht in sich tragen, weitere Elemente kippen zu lassen, woraus dann ein gigantischer Dominoeffekt oder Schneeballeffekt entsteht. Im September 2018 erfuhr die Welt aus einem Sonderbericht der GIEC über staatliche Expertinnengruppe zur Klimaentwicklung, dass bis zum Ende des Jahrhunderts sehr wahrscheinlich eine Erhöhung der Erderwärmung um 3 Grad stattfinden wird. Und Servigne, Stevens fügen hinzu, keine Chance also für die Menschen wie für die Erde. So kann man nur 6 Jahre nach dem berühmten Klimagipfel von Paris im Jahr 2015, der eigentlich die Erderwärmung perspektivisch auf 1,5 Grad festschreiben wollte, nicht nur die bittere Feststellung machen, dass diese Grenze im Jahr 2026 überschritten werden wird, sondern auch, dass alle Träume einer Stabilisierung des Klimas auf einer Ebene von 2 Grad gerade in Windeseile in die Brüche gehen. Im aktuellen Nachwort zur Taschenbuchausgabe vom März 2021 widmen sich Sabine Stevens dem Elektroschock Covid-19, wie sie es nennen. Das sei geradezu ein Schulbeispiel für die irregulären Systembrüche, die künftig immer öfter zu erwarten sind. Die Risikoleugnung sei dabei ein die natürliche Todesrate des Virus verschlimmernder Faktor, ebenso wie vor der Pandemie die neoliberal geprägte regierungspolitische Weigerung, in die öffentliche Pflegedienste zu investieren. Als Systemschock hat die Pandemie zahlreiche Ursachen, etwa die Zerstörung der Ökosysteme, unseren Umgang mit wildlebenden Tieren und der Tierzucht, die Demontierung des öffentlichen Gesundheitswesens durch profitorientierte Politikformen und vor allem die Anfälligkeit des globalen Wirtschaftssystems, das zu stark und homogen mit allen entscheidenden Teilinteraktionsströmen verknüpft sei. Informationsflüsse, Warnflüsse, Personeninteraktionsflüsse. Das Virus, so die Forscher weiter, habe nicht nur eine Krise des weltweiten Gesundheitssystems ausgelöst, mit 3 Millionen Toten bis März 2021, bis Ende Juli 4,1 Millionen weltweit, sondern auch geradezu kaskadenhaft auftretende Folgeerscheinungen wie etwa Firmenpleiten mit Entlassungen von Millionen Menschen, unterbrochene weltweite Lieferketten nach China und Indien, gravierende soziale und psychologische Folgen für die durch den Lockdown auf ihre eigene Wohnung zurückgeworfenen oder im Falle der Wohnungslosen, der Flut- und der Waldbrandopfer für die auf der Straße Gestrandeten. Selbst die veröffentlichten Aufrufe der aufeinanderfolgenden Katastrophen widersprachen sich diametral. Wir bleiben zu Hause bei der Pandemie und die Forderung nach analogen Warnsirenen, um das Zuhause bei Starkregen und Flut gerade frühzeitig verlassen zu können. Zu den Folgeerscheinungen zählen auch die sagenhaften Finanzzusagen der Regierungen und des EU-Aufbauplans mit mehr als 750 Milliarden Euro im Jahr 2020, nicht nur für die Stützung der Luftfahrt, der Rüstungs- und der Autoindustrie, Abwrackprämie für Lkw, Zuschuss für E-Autos, sondern auch die Tausenden von Milliarden, die die Zentralbanken bereits injizierten, um ein Zusammenbrechen der weltweiten Finanzsysteme zu verhindern. Alles bleibt trotzdem an künstlichen politischen Fäden hängen und beruht einzig und allein auf Vertrauen. Auch jetzt, durch die gemachten finanziellen Zusagen zur Behebung der Hochwasserkatastrophen, werden die bereits irrsinnigen Schulden noch einmal stark angehoben. Doch es wird keine Rückkehr zur schwarzen Null mehr geben. Niemand wird diese Schulden je wieder zurückzahlen können. Ein Zusammenbruch der Finanzsysteme von weltweit größerem Ausmaß wie 2008 ist jederzeit möglich. Sowohl die Pandemie und das Hochwasser als auch die Großbrände zeigen ebenfalls das ganze Ausmaß des Versagens der riesigen, nur Geld anhäufenden Versicherungsindustrie auf. Die großen Versicherungen erfanden windige, bürokratische Ausreden. Und jetzt wieder, um sich auf teure und nur minoritär abgeschlossene Elementarschadensversicherungen zurückzuziehen. Jeder Euro, der in Versicherungen gesteckt wird, ist im wirklichen Katastrophenfall hinausgeworfenes Geld. Die Utopie habe heute, so meinen die Kollapsologinnen, die Seiten gewechselt. Utopisch sei heute das propagierte Vorhaben, zur Vorzusammenbruchsnormalität zurückkehren zu wollen. Zumal diese Normalität, geprägt von kapitalistischem Wachstum und rein technizistisch-industriellen Ad-hoc-Problemlösungsstrategien, auch nicht wünschenswert sei. Doch auf zeitweilig unerwarteter Weise hat die Pandemie auch die Fähigkeit zur Resilienz und Selbstregeneration der Wildfauna und sogar mancher Ballungszentren angedeutet. Wir waren geschockt, als uns klar geworden ist, dass es tatsächlich möglich war, die industriellen Aktivitäten und die Überkonsumtion zeitweilig zu reduzieren und gleichzeitig auf die wichtigsten Bedürfnisse der Bevölkerungsgruppen zu antworten. So wurden in vielen Städten autobefahrene Flächen zeitweilig auf Fahrradwege umgepolt, was vor dem undenkbar gewesen wäre. Doch gleich anschließend sprechen die Kollapsologen von einem zweiten Schock, dass nämlich diese plötzliche wirtschaftliche Abbremsung auch nicht annähernd ausreicht, um die wissenschaftlich begründeten Forderungen nach einem Rückgang des Ausstoßes der Treibhausgase zu erfüllen. Und sie setzen noch eins drauf. Man müsste zum Beispiel die Emissionen um 7,6% pro Jahr und während einer Dauer von 10 Jahren reduzieren, um eine Wahrscheinlichkeit von 66% zu erhalten, mit der man unter der Erderwärmung von 1,5 Grad bleiben könnte. Das würde erfordern, die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns, den wir gerade erlebt haben, noch um mindestens 10 weitere Jahre zu verlängern. Das kann natürlich niemand wollen, zeigt aber, was ihrer Meinung nach unter rein ökologischen Gesichtspunkten nötig wäre. In ihrem zweiten Buch von 2018, Un autre fin du monde est possible, ein anderes Ende der Welt ist möglich, den Zusammenbruch leben und ihn nicht nur überleben, beschreiben Savini Stevens zusammen mit einem dritten Forscher, Gauthier Chapelle, die real praktizierten Reaktionsweisen der Reichen und Superreichen im Gegensatz zu denjenigen, die durch den Zusammenbruch in vielerlei Hinsicht physisch und psychosozial betroffen sind und seinen Folgen nicht ausweichen können. Da gäbe es einerseits die Tendenz zur Sezession und Abschottung einer wohlhabenden Bevölkerungsschicht, die sich der Gefahren durchaus bewusst sei und deren Zugehörige nur noch versuchen, die eigene Haut zu retten, ohne sich noch weiter um den Rest der Welt zu kümmern. Viele der Superreichen dieser Welt verbarrikadieren sich in Gated Communities, jenen luxuriösen und sicherheitstechnisch hochüberwachten Wohnenklaven. Sie verlassen auch die Großstädte. 2015 zogen 3000 MillionärInnen weg aus Chicago, 7000 aus Paris und 5000 aus Rom. Sie fliehen vor potenziellen sozialen Spannungen und der Wut einer Bevölkerung, die sich der Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten mehr und mehr bewusst wird. Einige von ihnen verstecken sich vor zudringlichen Blicken in gigantischen Hightech-Luxusbunkern, um sich und ihre Familie vor allen möglichen Katastrophen zu schützen. Daran knüpft unmittelbar in der oberen Mittelklasse eine Szene von Survivalists an, die den großen Katastrophen durch rein individuelle Autonomie und Lösungen persönlicher Unabhängigkeit entfliehen wollen. Mehr und mehr ist diese Szene in den letzten Jahren durch Rechtsextreme bevölkert worden, was zum schlechten Ruf der Survivalists und Prepper beigetragen hat. Extremer Individualismus und eine zynische, antisoziale Haltung schaffen hier die ideologische Verbindung zu den MilliardärInnen, die gleich versuchen, ins Weltall zu entfliehen, wie Branson, Bezos und Musk. Für die KollapsologInnen, sowohl für Servinia Stevens Chapelle als auch für die Marie-Monique Robin in ihrer jüngsten Untersuchung La Fabrique des Pandémies, Préserver la Biodiversité, un impératif pour la santé planétaire, deutsch die Fabrikation von Pandemien, die Erhaltung der Biodiversität als Imperativ für planetarische Gesundheit, kann es nicht um eine individuelle Abschottungslösung gehen, sondern sie betonen die erstaunliche und ganz spontan hervortretende Tendenz zur Kollektivität, gerade zur gegenseitigen Hilfe unter den Betroffenen der Katastrophen. Die damit befassten Soziologinnen haben darauf hingewiesen, dass die Mehrzahl der Naturkatastrophen einen spontanen und bemerkenswerten Anstieg von Verhaltensweisen der gegenseitigen Hilfe und anderen sozial geprägten Verhaltensweisen aus der Nachbarschaft oder sogar von Unbekannten hervorgerufen hat. Die Intensität, Spontanität und die Qualität dieser prosozialen Verhaltensweisen sind abhängig von der Qualität des sozialen Netzwerkes vor der Katastrophe und auch davon, dass dieses Netzwerk nicht selbst während der Katastrophe zusammenbricht. Nichts anderes haben wir in unmittelbarer Folge der Flutkatastrophe vom Juli 2021 in der BRD und anderen betroffenen Ländern erlebt. Zusammenbruchs- und Hoffnungstendenzen, mit den Katastrophen leben zu lernen, treten also bei den Kollapsologinnen unmittelbar parallel auf, wie Dürre-, Brand- und Flutkatastrophen als Phänomene des Zusammenbruchs unmittelbar nebeneinander auftreten. Die drei Kollapsologen widmen sich in ihrem zweiten Buch vor allem der psychosozialen Entwicklung einer Fähigkeit, mit den Katastrophen und ihren Ängsten bzw. Traumata leben zu lernen. Mit der Angst vor der Gewalt, des Faschismus vor dem Irrationalen, dem Unbekannten, dem Werteverlust, dem Verlust der eigenen Orientierung, der Entpolitisierung und sogar der Angst vor den Angstzuständen. Die Antwort auf die Angst ist weder falsche Hoffnung noch Optimismus, sondern Mut zum Handeln. Auch gehört für sie dazu, der größten Verdrängung der menschlichen Existenz ins Auge zu blicken, dem Tod. Den Tod, ebenso wie das kommende Ende der Welt, zu akzeptieren, heißt, sich die Möglichkeit dafür zu schaffen, diejenige Zeit sinnvoll zu leben, die uns zum Leben bleibt, und sich paradoxerweise den Chancen zu öffnen, etwas anderes zu schaffen. Die Möglichkeiten unserer Antworten auf Stress, nämlich die Empathie, das Mitgefühl, unsere Veranlagung zum Schenken, unsere Resilienz und unsere Fähigkeit zur Ausdauer, können zum Tragen kommen, wenn wir Gruppen des Zuhörens rund um den Zusammenbruch organisieren. Aufnahmezentren für Geflüchtete aus Hunger- und Trockengebieten oder aus Gebieten der Klimakriege im Sahel gründen oder als Freiwillige in einem Haus für Schmerzlinderung arbeiten, in welchem wir lernen, die gesamte Leidenserfahrung, die Betroffene durchmachen, zu begleiten. Schlussendlich müsse man sich auch der Welt der nichtmenschlichen Lebewesen zuwenden und Allianzen für das gegenseitige Überleben schmieden. Bei dieser Perspektive eines Lebenkönnens mit dem Zusammenbruch überrascht es nicht mehr, dass Pablo Servigne mit seiner Schwerpunktsetzung auf Kropotkins These der gegenseitigen Hilfe ein Freund des gewaltfreien Anarchisten Pierre Sommermeier ist, mit dem wir im Buchverlag Graswurzelrevolution ein Buch über gewaltfreie anarchistische Bewegungen in Syrien und im Sudan veröffentlicht haben. Der nächste Artikel aus der Graswurzelrevolution ist aus der Rubrik Wir sind nicht alleine. Wir haben ihn etwas gekürzt. Und der Artikel heißt Mehr als nur ein Hauch von Freiheit. Wiederbesetzung der Rosa Nera in Chania. Die Anarchistinnen in Griechenland kämpfen unaufhörlich gegen die fortschreitende neoliberale Privatisierung und Kommerzialisierung des Lebens. 9 Monate nach der Räumung des zuvor seit 2004 besetzten anarchistischen Zentrums Rosa Nera in Chania auf Kreta wurde das Haus am 5. Juni 2021 erfolgreich wieder besetzt und ist damit erneut in den Händen der Bewegung und des emanzipatorischen Teils der Stadtgesellschaft. Die Rückgewinnung des historischen Hügels Castelli über dem venezianischen Hafen bedeutet das moralische und praktische Ende der Pläne der Regierung der Neo Democratia, ein Luxushotel im Zentrum Chanias zu errichten. Nur 2 Wochen nach der Räumung und Wiederbesetzung des selbstverwalteten Theaters Empros in Athen ist dies der 2. herbe Rückschlag für die reaktionär-neoliberale Nea Demokratia-Regierung innerhalb kurzer Zeit. Die Rosa Nera war am 5. September 2020 durch starke Polizeieinheiten erstürmt und geräumt worden, womit nach 16-jährigem Bestehen eines der wichtigsten selbstverwalteten solidarischen Projekte des Landes zerschlagen werden sollte. Die Räumung war damals nicht nur als Ansage von Chrysochoidis und Mitsotakis an die anarchistische Bewegung gedacht, mit allen Besetzungen des Landes kurzen Prozess zu machen, sondern in gleichem Maße ein Versprechen an private Kapitalinteressen, da der historische Gebäudekomplex der 5. kritischen Division auf dem Balkon von Chania gelegen für großspurige Investitionen mit privatem Luxushotel, Swimmingpools und eigenem Wachschutz vorgesehen war. Seitdem wurde das geräumte Zentrum 9 Monate lang rund um die Uhr von Polizeikräften bewacht. Ein privater Bautrupp hatte auf Anordnung der staatlichen Repressionskräfte die Eingänge zugemauert, die Fenster mit Metallplatten verschraubt und alle sanitären und elektrischen Anlagen in den Gebäuden zerstört. Toiletten und Abwasserrohre wurden zubetoniert. Hunderte Menschen setzten diesem Zustand am Samstag, dem 5. Juni 2021, mit der erfolgreichen Wiederbesetzung um 12 Uhr mittags ein Ende. Die Polizeikräfte konnten in Anbetracht der Kräfteverhältnisse ohne Auseinandersetzung vertrieben werden. Dann wurden Eingänge und Fenster geöffnet und mit der sofortigen Instandsetzung begonnen. Schon um 17 Uhr desselben Tages nahmen mehr als 1200 Menschen an der ersten öffentlichen Vollversammlung mit anschließendem Fest auf dem Balkon von Scharnier vor der Rosanera teil. Seit dem 6. Juni finden täglich Veranstaltungen und öffentliche Pläne statt und die Reparatur der vom Staat hervorgerufenen Schäden schreitet voran. In ihrem ersten Text zur Wiederbesetzung erinnern die BesetzerInnen an die Geschichte der Gebäude und betonen, dass nur wenn sie niemandem gehören, können sie allen gehören. Wir fordern ganz konkret, dass dieser Ort erneut ein Ort der Freiheit und des Kampfes für das Leben wird. Wenn nur so kann es uns gelingen, seine Umwandlung in einen Hotelkomplex und seine Kommerzialisierung zu verhindern. Nur wenn er in die Hände der Gesellschaft übergeht, kann es Gleichberechtigung in der Entscheidung über seine Zukunft geben. Wichtiger Teil des jahrelangen Widerstands war die Bürgerinitiative gegen das Hotel auf dem Hügel von Castelli und das BesetzerInnen-Kollektiv der Rosanera, die durch ihre ständigen Interventionen bei allen politisch relevanten Themen in der Stadt für den öffentlichen Charakter der Gebäude kämpften und diesen zugleich durch hunderte öffentlichen Veranstaltungen im besetzten Zentrum in den letzten 16 Jahren verwirklichten. Die erfolgreiche Wiederbesetzung der Rosanera stellt insofern einen empfindlichen Schlag für die neoliberale Erzählung der erfolgreichen Privatisierung in Griechenland dar. Dura Bakogiani, Nea Demokratia-Politikerin, Ex-Außenministerin und große Schwester von Mitsotakis, forderte deshalb ebenso wie der für den Verkauf verantwortliche Digalakis die sofortige erneute Räumung der Rosanera, was bei den momentanen Kräfteverhältnissen in Scharnier schwierig werden dürfte. Kopfzerbrechen dürfte die Wiederbesetzung der Rosanera der Regierung auch deshalb bereiten, weil sie nur 2 Wochen nach dem Desaster der versuchten Räumung des Empros-Theaters in Athen erfolgte. Aktivistinnen in Thessaloniki warten nach den Wiederbesetzungen in Athen und Scharnier auf die weiteren Entwicklungen in ihrer Stadt. Dort wurde im August 2020 das anarchistische Zentrum Terra Incognita geräumt, zugemauert und seitdem rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Wie Scharnier zeigt, muss das kein Hindernis sein. Zu dem Artikel über die Wiederbesetzung von Rosanera auf Kreta gibt es einen kleinen Nachtrag. Unser Planet brennt. Verheerende Flächenbrände in Griechenland. Während die Graswurzelrevolution in die Endredaktion geht, brennen seit nunmehr 8 Tagen weite Teile Griechenlands. Nach monatelanger Trockenheit, Temperaturen bis 44 Grad, stehen zehntausende Hektar wunderschönen uralten Waldes, Felder, landwirtschaftliche Gebäude und Wohnhäuser in Flammen. 2 Menschen und abertausende Tiere starben bisher. Die Lage kann nur als apokalyptisch beschrieben werden. Ähnlich schlimm sieht es in Nordmazedonien, Albanien, Serbien, der Türkei und anderswo aus. Unser Planet brennt. Die im Artikel beschriebene Wiederbesetzung von Empros und Rosanera oder die seit 3 Monaten existierende Neubesetzung Tsitsania im Athener Stadtteil Phyrona erscheinen angesichts der schrecklichen Lage völlig nebensächlich. Und doch brauchen wir diese Räume des Widerstands dringender denn je, denn einmal mehr werden die Kosten der Entscheidungen unserer Regierungen deutlich. So spart die Mitsotakis-Regierung inmitten der Corona-Pandemie das öffentliche Gesundheitssystem zu Tode. Gelder für die Bildung werden gekürzt und in den Ausbau des Repressionsapparates und die Aufrüstung der Armee gesteckt. Vorhandene Löschfahrzeuge vergammeln unbrauchbaren Boden. Die verheerenden Brände sind kein Zufall, sondern Ergebnis des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Sie sind das Ergebnis der andauernden Ausplünderung von Mensch und Natur zur Profitmaximierung einiger weniger. Ein System, das nichts außer Schrecken, Krieg, Zerstörung, Krankheit und Tod produziert, muss mit aller unserer zur Verfügung stehenden Kraft bekämpft werden, bevor es für uns alle zu spät ist. In diesem Sinne ende ich mit einer Demoparole griechischer Hausbesetzerin: Schaffen wir 10, 100, tausende besetzte Häuser gegen diese Welt der organisierten Zerstörung und Verwesung. Unser letzter Artikel im linken Medienspiegel ist ebenfalls aus der Graswurzelrevolution und wieder aus dem Schwerpunktthema Utopie und Dystopie und ist etwas gekürzt leider auch, und er heißt Utopie als Lebensmittel, PM Bolo Bolo oder Wem gehört die Stadt? 1980 war das Jahr, das die Schweiz erschütterte. Unter dem Begriff Zürcher Unruhen kam es zu einer Jugendrevolte gegen die bestehenden Verhältnisse. Manche sprachen gar vom Krieg gegen die kreative Jugend. Ausgangspunkt waren Millionen Schweizer Franken für die Renovierung der Oper bei gleichzeitiger Schließung des autonomen Jugendzentrums. In diesen Kämpfen um Freiräume, die auch mit Hausbesetzung für ein neues Miteinander, Großkommunen, kollektives Leben und Arbeiten eintraten, ging es schlussendlich um alles. Auch um die Grundsatzfrage: Wem gehört die Stadt? In dieser Phase der Neuorientierung erschien Bolo Bolo. Es las sich wie ein utopischer Roman, ein Eierpopeier der HausbesetzerInnen, aber bei näherem Hinsehen entpuppte sich Bolo Bolo als jederzeit umsetzbare Blaupause für ein besseres Leben, mit genügend Spielraum für individuelle Ausprägungen. Die Utopie war nicht bloß die Schilderung eines gänzlich anderen Lebens, eines anderen erträumten Landes, einer anderen fantastischen Welt, sondern der mit konkreten Eckdaten gefütterte Vorschlag einer anderen Lebensweise, die lokal beginnt und sich global ausweiten lässt, zu welchem Zweck PM als Hobbylinguist für die wichtigsten Worte seiner Utopie eine eigene Sprache entwickelt hat. PM belässt es nicht bei einem fantasiereichen Entwurf, sondern entwickelt basierend auf einer ganzen Anzahl von Fakten ein riesiges Planspiel. Wie viele Menschen können zusammen agieren, um ihre Probleme gemeinsam und gewaltfrei zu lösen? Seine Antwort sind ca. 400 Menschen, die sich zu einem Bolo zusammenschließen, was in etwa einem Hauskarree in der Großstadt entspricht. Wie viel Energie verbraucht jede Person? Wie viel und welche Kraftfahrzeuge werden benötigt, um etwa zwischen einem Stadtbolo und einem Landbolo, wichtig wegen der Versorgung mit Lebensmitteln, zu kooperieren? Wie viel Wohnraum braucht ein einzelner Mensch? Wie viele Gemeinschaftsräume werden gebraucht und was kann alles als Gemeinschaftseigentum genutzt werden? Wie autonom muss und kann so ein Projekt sein? Bis hin zu der globalen Frage, wie viele Ressourcen stehen dem einzelnen Menschen bei einer wirklich gerechten Verteilung hier und jetzt überhaupt zu? Wichtig für PM ist es auch, keinen Verzicht zu üben. Es gilt lediglich, die vorhandenen Ressourcen gleichmäßig zu verteilen und wohl dosiert zu nutzen. Warum also nicht gut essen, die gemeinsame Sauna genießen, mal eine Zigarre rauchen? Vor allem aber auch die anfallende Arbeit auf ein Minimum für die einzelnen Personen zu reduzieren, um für jeden ein Maximum an Freiraum zu erreichen. Der Ausstieg aus der Arbeitsmaschine ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein gutes Leben. Vieles wurde hier von PM berechnet, versucht zu eruieren, zu beantworten und zu klären. Er hat schlichtweg versucht, die Utopie auf eine neue Realität runterzubrechen. Bolo Bolo gehörte damals zu den Longsellern der Szene. In über 9 Auflagen wurden ca. 16.000 Exemplare unter die Leute gebracht. Raubdrucke nicht mitgezählt und in über 10 Sprachen übersetzt. 1990 gab es eine endgültige Ausgabe, allein deshalb, weil so manche Zahlen, die PM errechnet hatte, mit der Zeit überholt waren. Die Globalisierung sorgte für eine stetige Verschärfung der Situation. Aber einen globalen Anspruch hatte PM schon immer, weil es nichts nutzt, auf einer Insel sein eigenes Süppchen zu kochen. Eine Idee, die viral geht, die keine Führerinnen braucht, aus sich selbst heraus existiert, aus dem einfachen Grunde, dass alle Menschen ein Recht auf ein gutes Leben haben. Der Kampf geht weiter, weil die Frage, wem gehört die Stadt, noch lange nicht beantwortet ist. In diesem Sinne wäre es sehr wünschenswert, wenn die Bole-Bole-Idee auch über die Grenzen von Generationen hinaus wachsen und weiterentwickelt werden würde. Das war der linke Medienspiegel im September. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblogs.org. Und tschüss.